Wir wollen aber auch darüber nachdenken, wie wir diesen Blick weiten können. Drittens werden wir auskundschaften, welche Narrative die wahrhaftigen, gesünderen, produktiveren und damit im Sinne einer utopischen Zukunft die besseren sein könnten. Ob Menschen überhaupt Utopien brauchen oder wie wir sonst am besten moralisch dazulernen. Wir wollen also nichts anderes leisten als eine radikale, im etymologischen Sinne an die Wurzel gehende, narrative Kulturkritik, mit dem Ziel, die Hebel hinter den Geschichten zu verstehen und zu verändern. Wir betrachten dabei die Menschheitsgeschichte selbst als Heldenreise eines Wesens, das sich von sämtlichen anderen Wesen dieser Erde darin unterscheidet, dass es sich Geschichten erzählt. Unsere epische Entwicklung als Spezies stellt uns vor die größte Herausforderung unserer Geschichte, die fortschreitende Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Soweit die schlechte Nachricht. Die gute lautet: Wie in jeder Heldenreise ist die Lösung dieses Problems längst in uns angelegt. Wie in jeder Heldenreise müssen wir uns grundlegend wandeln, um die Lösung in uns zu finden. Und wie in jeder Heldenreise erwartet uns, wenn wir alle Prüfungen bestehen, eine neue, bestenfalls bessere Welt. Auch von ihr soll dieses Buch handeln. Wenn Sie wissen wollen, wie die Menschheit sich vor dem Untergang retten kann, blättern Sie vor zu Kapitel 12. Wenn Sie lieber den ganzen spannenden Kram dazwischen lesen wollen, blättern Sie auf die nächste Seite um. Generell funktioniert dieses Buch auch als interaktives Abenteuer. Wir geben Ihnen in Fußnoten die Gelegenheit, an eine andere Stelle zu springen. Entscheiden müssen Sie selbst. PS: Wir verwenden in diesem Buch die männliche und weibliche Form. Alle Geschlechter seien immer mitgemeint. Wir hoffen, dafür Ihre Zustimmung zu bekommen.